Hallo, da ist der Xaver vom VfL Wolfsburg und ja, seid immer dabei bei unseren Spielen mit dem Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Trying not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. 0-0 gegen Gladbach und trotzdem weiter auch dann oben in der Spitzengruppe dabei im Kampf um die Champions League, werden wir hier besprechen. Aber auch das Engagement von Volkswagen für den VfL im Besonderen und für den Fußball im Allgemeinen. Da ist Gerd Voss zu Gast. Er ist unter anderem verantwortlich für die Sportkommunikation. Und dann blicken wir natürlich auch schon voraus auf das Spiel am Freitag gegen Arminia Bielefeld. Auf dem Weg nach Europa. Komm, jetzt Maxi Arnold von links, Ecke und Weghorst, Kopfballtor. So wünschen wir uns das. Gut vorhergesagt. Jetzt kommt der Ball rein in die Mitte. Da ist Brooks mit dem Kopf. Oh, war der am Pfosten? Na, sah nicht so aus, aber es war sehr, sehr knapp, so wie es aussah. Oh, doch, an den Pfosten, Litti. Du hast bessere Augen als ich. Nein, guck mal, du, mit 60 Jahren habe ich das noch gesehen. Also, gute Aktion. Ja, richtig heißes Ding sogar jetzt. Noch heißer, als es im ersten Moment aussah. Davon Brooks der Kopfball. Schade, richtig gute Möglichkeit. Ja, und da wäre es fast gewesen, das 1-0 und damit wahrscheinlich der Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Das wäre natürlich eine geile Sache gewesen, wenn wir da noch die 3 Punkte statt dem einen mitgenommen hätten. Aber sagen wir mal nicht so gierig, sagen wir es mal so, denn ein Unentschieden gegen Gladbach vor der Saison hat man wahrscheinlich gesagt, ja, nehmen wir gerne mit. Insofern muss man sich das Spiel dann auch nochmal gesondert angucken und sagen, von der Bewertung her insgesamt gute Leistung vom VfL Wolfsburg, kann man sehr mit einverstanden sein, auch wenn jetzt vielleicht die 2 Punkte dann auch nochmal gefehlt haben. Auffällig war, was beide Mannschaften ja auch läuferisch in dieses Spiel investiert haben. Ja, über 120 Kilometer beide Mannschaften gelaufen. Gladbacher noch ein bisschen weiter gelaufen als der VfL insgesamt. Aber das sind Top-Werte, deutlich überdurchschnittlich in der Bundesliga. Was auffällig ist beim VfL Wolfsburg, mit 78% Passquote eine bessere Passquote als die Gladbacher. Das war in der Vergangenheit auch schon mal anders, sagen wir es mal so. Und auch deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen. Also, wenn dann jetzt das Ding von Brooks reingegangen wäre, gegen Gladbach und nicht an den Pfosten, dann vielleicht hätte sich da auch keiner beschweren dürfen, dass es dann auch ja verdient gewesen wäre für den VfL. Insgesamt sind wir weiter oben dabei. Das ist eine schöne Geschichte. Platz 4 durch das schlechtere Torverhältnis ein Stück weit abgerutscht gegen Eintracht Frankfurt. Aber das ist nur also ein Türchen da, glaube ich, in der Differenz. Insofern ist da noch gar nichts gefallen überhaupt, also gefallen im Sinne von einer Vorentscheidung. Insofern, ja, wenn wir jetzt die nächsten Spiele erfolgreich bestreiten, und da ist ja alles drinne, gerade auch wenn man sich das Programm da anschaut, da sind alles Mannschaften dabei, die vom Papier her schlechter stehen als der VfL. Also da dürfte was gehen, sagen wir es mal so, oder muss auch was gehen, wenn wir da oben weiter anklopfen wollen, insbesondere am Tor zur Champions League. Das hat sich der VfL aber insgesamt auch durchaus verdient. Ja, hervorheben möchte ich natürlich auch insbesondere die grandiose Abwehrleistung. Einmal mehr wieder 0 gespielt und das ist ja aller Ehren wert. Also wer hätte das vor der Saison gedacht, dass da Brooks und Lacroix so ein Zementduo letztendlich sind für den VfL Wolfsburg da in der Hintermannschaft, dass da quasi fast gar nichts geht. Also erinnere ich noch an die eine Monstergrätsche, die Lacroix da auch angesetzt hat. Also perfektes Tackling, den Gladbacher Stürmer, der ihm eigentlich schon enteilt war, eingeholt und dann noch ja wunderbar vom Ball getrennt, fair mit einer Grätsche. Hat er schon ein paar Mal gemacht in dieser Saison. Also insofern ist das auch kein Zufall oder Glück, dass er da ihn dann nicht trifft und vielleicht noch einen Elfmeter riskiert, sondern der Junge kann das. Und der ist Wahnsinn, da die beiden da hinten drin, die räumen eine Menge weg. Aber auch Kuhn-Castells da hinten, wenn da mal was durchkommt, haben wir letztes Mal schon thematisiert hier im Wölferadio, dass das ja eine unwahrscheinlich gute Kombi ist und davor mit Schlager Arnold, da geht fast nichts durchs Zentrum. Das kommt halt auch noch mit dazu. Da ist ganz logisch, dass dann auch Begehrlichkeiten geweckt werden, insbesondere dass Maximilian Arnold sagt, wenn es jetzt nochmal was werden soll mit der Nationalmannschaft, dann vielleicht mal jetzt. Und das wäre auch durchaus verdient aus meiner Sicht. Also insofern eine sehr, sehr coole Geschichte. Auch natürlich dann mit der Vertragsverlängerung kurz vorm Spiel dass er da weiter wichtig ist für unsere Mannschaft. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Und als Eigengewächs nochmal eine ganz besondere Rolle einnimmt. Auch das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, schauen wir nochmal kurz auf die Leistungen der einzelnen Spieler. Ich habe es eben ja gerade schon hervorgehoben. Ne? Jay Brooks hat 75% seiner Zweikämpfe geholt, 86% Passquote gespielt. Also da auch sehr, sehr ordentlich unterwegs gewesen. Und da gibt es dann nochmal ein Sonderlob für jemanden, der auch häufiger mal in der Kritik stand in der Vergangenheit. 85% Passquote Quote und 67% Zweikampfquote für Maxence Lacroix. Das ist ein Ding, wo ich sage, jo, da haben sich vielleicht zwei gesucht und gefunden in dem Zusammenhang. Ja, wenn man so ein bisschen kritteln will, ist natürlich so, dass du gerade im letzten Drittel nicht so richtig durchschlagskräftig gewesen bist. Das geht dann natürlich insbesondere dann auch an unsere Offensivspieler. Da ist so, Wout mit 29% Zweikampfquote konnte sich nicht richtig durchsetzen. Wenn er mal einen Ball hatte, gab es dann auch nur 53% Passquote. Da konnte er dann nicht so gut ablegen, hat man so das Gefühl, aber es ist trotzdem fast wieder 12 Kilometer gelaufen, unwahrscheinlich wertvoll nach wie vor für die Mannschaft, auch wenn er nicht trifft. Deswegen kann man da, glaube ich, nichts großartig dann bekritteln. Ja, Renato Steffen auch sehr fleißig gewesen, aber dann auch nur einen Torschuss abgegeben während seiner Zeit auf dem Feld. Und Yannick Gerhard, der hat immerhin dreimal aufs Tor geschossen, aber mit einer Passquote als Zehner von 65% und mit 23% Zweikampfquote, da reiste normalerweise nichts. Vor allen Dingen, es schmälert so ein bisschen die tolle Laufleistung von 12,28 Kilometer. Das ist natürlich Wahnsinn, was Yannick da wieder abgespult hat. Insofern, ja, ein bisschen schade, dass dann so ein bisschen die Offensivkraft gefehlt hat gegen Mönchengladbach oder das letzte Ziehen. Aber man war, glaube ich, dann doch relativ dominant. Oliver Glasner hat es, glaube ich, in dem Sinne gesagt. Und das wollen wir an dieser Stelle dann auch mal so unterstreichen. Haben wir ja auch in der Vergangenheit gerade gegen Mannschaften wie Gladbach oder so nicht so häufig gesehen, dass der VfL dann auch die spielbestimmende Mannschaft gewesen ist. Das ist in dieser Saison so. Und das ist aller Ehren wert, was sich da entwickelt hat. Und ja, das muss man dann auch oder sollte man dann auch entsprechend mal anerkennen, auch wenn es jetzt dann vielleicht mal nicht mit dem Heimdreier gereicht hat. Das holen wir dann hoffentlich am Freitag schon gegen Bielefeld nach. Ja, und die aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg, die möchte ich gerne besprechen, auch mit meinem ersten Gast. Der Libero. Ja, mein erster Gast heute im Wölferadio ist der Leiter Corporate Responsibility bei Volkswagen und dazu gehört auch bei Volkswagen die Sportkommunikation. Außerdem hat er jahrelang die Kommunikationsabteilung beim VfL geleitet, also perfekt, um einmal auch zu besprechen, was denn so Volkswagen mit dem VfL so vorhat und wie man überhaupt in Sachen Fußball engagiert ist. Das möchte ich heute gerne mal besprechen mit Gerd Voss. Grüß dich. Hi, grüß dich auch. Ja, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns einmal so ein bisschen auch über die Hintergründe austauschen können. Ist ja für viele, auch glaube ich VfL-Fans, die ja logischerweise auch einen Volkswagen-Background haben, da mal sehr interessant, was denn insbesondere die Mutter dann mit der Tochter auch so weit vorhat und überhaupt insgesamt beim Fußball unterwegs ist. Aber einsteigen, Gerd, wollen wir natürlich mit dem aktuellen Spieltag 0:0 gegen Gladbach. Hast du verfolgt? Hast du so ein bisschen was mitgekriegt vom Spiel? Oder wie verfolgt ihr das auch generell, was der VfL Wolfsburg so abliefert in dieser Saison? Ja, verfolgen geht ja eigentlich nur per Sky im Augenblick, also zumindest die Spiele. Das tue ich schon natürlich regelmäßig, so auch gestern. Schön vom Sofa aus. War natürlich ein spannendes Spiel. Eigentlich ein gerechtes Unentschieden. Hätten wir natürlich trotzdem gerne einen Sieg für uns gewünscht, weil wir uns dann sicherlich noch ein bisschen mehr hätten absetzen können von Borussia Mönchengladbach. So sind sie immer noch ein ernster Verfolger. Und insgesamt mit der Saison bisher, mit dem Saisonverlauf, überraschend für dich, dass man da oben auch insbesondere um die Champions League mitspielt? Überraschend ist gut. Fußball ist ja oft nicht planbar. Und es war ja auch nicht so, dass der Saisonstart des VfL jetzt so wie geschnitten Brot lief. Die haben sich aber unheimlich stabilisiert, ist wirklich eine geschlossene Mannschaft geworden. Man merkt natürlich auch, dass Olli Glasner das Glück hat, da wirklich Woche für Woche die gleiche Mannschaft aufs Feld zu schicken, sind eingespielt, sind schwer zu schlagen, sehr unangenehmer Gegner entsprechend und deswegen allein durch dieses Stabilisieren und diese wirklich geschlossene Mannschaftsleistung, eine Mannschaft ohne Schwachpunkte, ohne echte Schwachpunkte, glaube ich schon, dass die Mannschaft da zurecht steht, wo sie steht. Sie hat ja doch viel weniger Schwingungen gehabt im Laufe der Saison als namhaftere Konkurrenten, die hinter uns stehen. Also ich bin da wirklich begeistert, wie es läuft. Ja, das klingt doch soweit ganz gut. Insbesondere würde ich auch mal gerne wissen wollen, nach dem Motto, der Blick auf den VfL von Volkswagen-Seite aus. Also wie wichtig ist bei euch, ihr seid ja insgesamt sehr, sehr engagiert, was das Thema Fußball angeht, wie wichtig ist in diesem Portfolio die Rolle des VfL und wie sieht da auch die Zusammenarbeit aus? Der VfL ist bei uns nicht in irgendeinem Portfolio enthalten. Das finde ich fast schon, ja, ist despektierlich dem VfL gegenüber. Der VfL ist Volkswagen. Die Gründungsgeschichte des VfL ist eng mit dem Werk und der vorher vorhandenen Betriebssportgemeinschaft verbunden. Man unterstützt den Verein oder ist an der Seite des Vereins seit den Anfangstagen. Insofern kann man den VfL auch gar nicht so einordnen in unser normales Sponsoring-Portfolio, sondern der VfL Wolfsburg ist Volkswagen. Und wir erleben natürlich auch, dass die Themen rund um den VfL auch im Werk großen Anklang finden. Sicherlich, so wie wir das erkennen, auch was Gewinnspiele oder Umfragen angeht, ist natürlich der größte Teil der Mitarbeiter, so er denn Fußballfan ist im Werk, ist der VfL-Fan. Insofern kann man das gar nicht trennen von Volkswagen. Deswegen, ich wollte ja auch nicht despektierlich sein, ich wollte nur einmal fragen, wie es ausschaut so im Hintergrund, wie das auch bewertet wird letztendlich, weil dass der VfL und ja und Volkswagen eins sind, das geht ja schon alleine aus der Struktur hervor und natürlich auch aus der Geschichte logischerweise. Und wir haben ja auch den berühmten Satz Werkstattverein. Das ist also auch etwas, was bei Volkswagen auch so gelebt wird, was den VfL angeht. Ja, absolut. Also der VfL muss natürlich auch das repräsentieren, was Volkswagen an Werten repräsentiert. Das ist ganz wichtig. Und das läuft auch wirklich auf sowohl auf operativer Ebene in der Zusammenarbeit als auch auf emotionaler Ebene, dass man dem Verein die Daumen drückt. Und das ist ja durchaus bei Volkswagen nicht immer selbstverständlich, weil ein großer Magnet wie Volkswagen, der aus der ganzen Welt, zumindest aus ganz Deutschland, Leute anzieht, die meisten sind ja auch anders fußballerisch sozialisiert worden. Aber im Laufe der Zeit, wenn man dann vor Ort lebt, wenn man sich mit seinem Arbeitgeber identifiziert, wenn man sich mit der Stadt, mit der Region identifiziert, dann kommt man zwangsläufig auch zum VfL Wolfsburg. Zumindest ein Großteil kommt dahin und das ist natürlich auch eine schöne Erkenntnis. Und deswegen hat das natürlich alles, was beim VfL passiert, weil es auch einen unmittelbaren Zusammenhang mit Volkswagen hat, hat natürlich auch für uns eine ganz große Bedeutung. Wie sieht denn konkret so die Zusammenarbeit aus? Kann man das irgendwie im Alltag beziffern? Also wie tauscht man sich da aus? Wie macht man Projekte zusammen? Wie ist das ungefähr so angelegt bei euch? Ja, man arbeitet wirklich in den Projekten zusammen, mit Projektteams. Kollegen, Kolleginnen vom VfL und von Volksarbeiten arbeiten an verschiedenen Themen zusammen. Es gibt natürlich auch Regelrunden, in denen man sich austauscht, in denen man versucht halt, gemeinschaftliche Aktionen auf die Beine zu stellen, wie demnächst den Vielfaltspieltag, der im März stattfindet. Alles das versucht man natürlich bestmöglich zum Nutzen von VfL und Volkswagen auf die Beine zu stellen. Und es gibt natürlich auch darüber hinaus viele persönliche und informelle Kontakte zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins und uns. Das ist wirklich eins. Das ist nicht so, institutionalisiert häufig, wie man das vielleicht mit sporadischen Treffen bei anderen Sponsoring-Partnern hat, sondern neben den Regelaustauschen gibt es beim zwischen dem VfL und uns halt viele persönliche Treffen, viele persönliche Gespräche auch und auch Ideen werden hin und her gespielt. Da profitieren wir wirklich beide voneinander. Jetzt ist der VfL nicht nur das Einzige, worum ihr euch kümmert in Sachen Fußball, sondern bei Volkswagen gibt es ein großes Engagement, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt. Wie sieht das jetzt aus, auch insbesondere in Zeiten von Corona? Was könnt ihr da machen? Was macht ihr da? Und vielleicht kannst du auch nochmal skizzieren, wo überhaupt insgesamt ihr da auch tätig seid, also auch über den VfL hinaus. Ja, wir haben natürlich eine große Anzahl von Partnerschaften im Fußball. Die kann man aber alle nicht vergleichen miteinander. Jedes einzelne Sponsoring, jede einzelne Partnerschaft, jedes einzelne Engagement hat seine eigene Geschichte. Also eine Partnerschaft zum Beispiel mit, als Beispiel, Lupo Martini am Standort Wolfsburg oder mit Kickers Emmen am Standort Emmen hat eine andere Relevanz oder einen anderen Hintergrund als die Partnerschaft zu RB Leipzig oder zum DFB. Der VfL hat natürlich da für uns, ist in allen Punkten Vorreiter. Viele Ideen, die wir insgesamt im Fußball versuchen umzusetzen oder wie wir als Fußball insgesamt versuchen zu sehen, das fängt alles beim VfL an. Und ja, wir, ich habe es gerade erzählt, wir haben Standortpartnerschaften. Da geht es natürlich vor allen Dingen um die Attraktivität der Standorte, um eine Identifikation zwischen den Mitarbeitern, dem Werk und den Vereinen zu schaffen entsprechend. Wir haben klassische vertriebsorientierte Partnerschaften, das heißt Partnerschaften, wo natürlich das Autoverkaufen im Vordergrund steht, zum Beispiel bei RB Leipzig. Wir haben natürlich auch, ja, Partnerschaften, die vieles abdecken, wie zum Beispiel unsere Partnerschaft mit dem DFB. Da gibt es zwei große deutsche Institutionen mit dem DFB und Volkswagen. Die haben, natürlich haben wir dort eine werbliche Partnerschaft, aber auch eine sehr starke inhaltliche Partnerschaft. Man wird hier immer ein Stück weit auch für das Geschehen in der Bundesrepublik oder an dem Geschehen insgesamt wird man dafür in Verantwortung genommen und hat natürlich auch eine ganz andere gesellschaftliche Rolle, die man da spielt. So kann man das ein wenig aufschlüsseln. Wir haben verschiedene Zwecke. Wir haben aber auch noch eine große Abstrahlung unserer Partnerschaften in die einzelnen Regionen. Wir haben natürlich viele Händler, die auch ihre Vereine vor Ort unterstützen. Und so gibt es ein dichtes Netz an Partnerschaften, was sich mittlerweile über den ganzen Fußball erstreckt. Wollen natürlich nicht großartig über Geld reden, was die Sache angeht, aber einmal so gefragt, man könnte jetzt auch sagen, aus VfL-Sicht oder als VfL-Fan, was interessiert mich RB Leipzig? Wäre ja schön, wenn quasi alles, was Volkswagen machen würde, in das Stammengagement fließen würde, sagen wir mal so, was den VfL Wolfsburg angeht. Das ist aber nicht machbar, gehe ich mal von aus. Ja, das ist ja auch sinnlos. Mich als VfL-Fan würde der RB Leipzig auch nur zweimal im Jahr interessieren, nämlich beim Heimspiel und beim Auswärtsspiel. Und vielleicht, wenn er noch Konkurrenz um einen, ein direkter Konkurrent um einen. So wie jetzt gerade quasi. So wie jetzt, ein Stück weit, ja. Aber das kann man ja nicht sehen, weil natürlich der VfL, wie gesagt, da geht es um die Verbindung zwischen Werk, zwischen Mitarbeiterschaft, aber auch zur Region, Bekenntnis zur Stadt Wolfsburg. Das ist natürlich bei einem Engagement wie RB Leipzig nicht der Fall. Da geht es wirklich darum, am Standort Leipzig und in der Region auch Autos zu verkaufen. Insofern ist im Prinzip ein vertriebliches Engagement. Das ist Teil des gesamten Kommunikationsmixes, wie das so schön heißt. Und insofern muss man das messen, wie kommt man mit dem Sponsoring da wirklich auch an den Interessenten, an den Autokäufer. Das ist dann analog zu sehen, wie vielleicht auch mit, ja, anderswo machen wir Werbeanzeigen, Kampagnen etc. Sponsoring ist natürlich auch ein probates Mittel, was im Fußball funktioniert, wenn man auch wirklich sehr viele Gesellschaftsschichten erreicht. Insofern kann man das nicht ganz vergleichen mit dem VfL und ich weiß auch gar nicht, ob es dem VfL gut tun würde. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit erlebt und auch wie stark kontrovers über den VfL diskutiert worden ist. Also als es so aussah, als ob man nur den Finger hochheben musste und dann regnete es Geld von Volkswagen aus. Es hat dem VfL ja auch in der Reputation teilweise sehr stark geschadet. Und deswegen finde ich die Arbeit, so wie sie jetzt gemacht wird, auf, finde ich, normales Maß, mit einem normalen Maß entsprechend runtergebrochen, das Ganze mit seriöser Arbeit, dass wir nicht mehr so ganz nicht mehr so stark kontrovers wahrgenommen werden, vor allen Dingen in Deutschland oder eigentlich nur in Deutschland. Das steht dem VfL insgesamt viel, viel besser zu Gesicht als das, was früher zum Teil ablief. Und erfolgreich ist es ja auch noch. Es zeigt sich ja momentan, dass man auch auf diesem seriösen, weniger lauten, weniger auch für alle Beteiligten anstrengenden Weg auch wirklich erfolgreich sein kann. Ja, also man kann ja definitiv sagen, was die Mittel angeht, deutlich mehr erfolgreich mit weniger monetärem Einsatz oder finanziellem Einsatz, als es noch zu Relegationszeiten der Fall war. Also das kann man ja, glaube ich, schon mal durchaus sagen. Du hast es eben gerade schon mal angesprochen in dem Zusammenhang. Ihr habt ja auch eine Zusammenarbeit, auch eine Kooperation, eine Partnerschaft mit den Verbänden, DFB, aber auch mit der UEFA. Ich glaube, in Sachen EM seid ihr auch entsprechend mit engagiert. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Ist das nochmal was ganz anderes als jetzt mit Vereinen, weil das, wie gesagt, nochmal eine größere Ebene hat? Oder wie muss man sich das da vorstellen? Die Partnerschaft zur UEFA, die hat ja fast einen Kampagnencharakter. Ist natürlich erstmal eine vierjährige Partnerschaft, die läuft noch bis 2022. Hat die Euro, die in diesem Jahr jetzt stattfindet, im Mittelpunkt. Das war ja durchaus ein interessantes Modell für uns, geplant ja 2020, die erste sogenannte paneuropäische Europameisterschaft, die also an 12 Standorten in 12 Ländern in Gesamteuropa gespielt wird. Das passte damals wunderbar zu unseren Plänen, die Elektromobilität auf den Markt zu bringen und war entsprechend auch parallel dazu angelegt. Wir wollten und wollen es immer noch, über die Europameisterschaft halt die Elektromobilität promoten und unsere neue E-Familie, die ganze ID-Familie, ID3, ID4, was immer dann auf dem Markt sein wird. Das war Ziel der Europameisterschaft. Die ist sicherlich gerade aktuell noch vor Olympia das medienträchtigste Ereignis, das kommunikativste Ereignis auf der ganzen Welt. Wird ja nicht nur in Europa wahrgenommen, sondern weltweit. Insofern ist das für uns eine wunderbare Plattform, um unsere E-Mobilität und die dazugehörigen Fahrzeuge zu promoten. Die Partnerschaft mit dem DFB, die hat natürlich auch einen Werbeanteil. Man sieht es an den Bannen im Stadion. Die ist aber auch sehr stark innerlich bezogen. Also wie das so schön neudeutsch heißt, Content bezogen. Wir haben natürlich verschiedene Themenfelder, die wir zusammen mit dem DFB bearbeiten, wo wir auch eine gleiche Einstellung haben, und die versuchen wir natürlich zum Nutzen beider Beteiligter entsprechend auch umzusetzen. Das gilt bei Kampagnen. Wir haben ja beispielsweise große gesellschaftliche Kampagne mit dem DFB gemacht, zum Beispiel anlässlich 50 Jahre Frauenfußball oder auch für Diversity, also Vielfalt. Wir haben damals als nach der ersten Corona-Welle Alltagshelden gesucht, sodass Jogi Löw seinen ersten Alltagsheldenkader quasi für die Europameisterschaft nominiert hat, sodass wir mit den üblichen 23 in Anführungszeichen Spielern im nächsten Jahr nach London zum EM-Finale fahren. Das sind so Themen, die ein Stück weit darüber hinausgehen, was man normalerweise in einer Partnerschaft macht. Und in anderen Ländern, wo wir auch Partnerschaften zu Verbänden haben, da ist es ein Stück weit anders. Da sind das oft auch klassische werbliche Partnerschaften. Ich denke an Frankreich zum Beispiel, wo wir den französischen Verband unterstützen. Am DFB, die Partnerschaft ist schon eine sehr weitreichende und sehr besondere. Wie sehr ärgert es euch, dass der deutsche Fußball, ich sag mal jetzt gerade so auch zeitlich gesehen nach eurem Einstieg, so ein bisschen Niedergang erlebt hat, sagen wir es mal so. Ist das so, dieses berühmte, kann man eben nicht planen im Fußball, oder ist halt jetzt sportlich, oder beschäftigt euch das in der Form, was die Partnerschaft angeht, gar nicht besonderlich? Also beides natürlich. Zum einen ist es das, wie du sagst, das Berühmte kann man eh nicht planen im Fußball, klar, keine Frage. Zum anderen beschäftigt uns das natürlich nicht jeden Tag, aber in verschiedenen Ausformungen. Wir müssen natürlich unsere Ideen anpassen. Dazu kommt noch Corona, was die ganze Situation natürlich noch schwieriger macht. Das heißt, der Fußball, der vor allen Dingen als Stadionerlebnis ein sehr emotionales Erlebnis ist, funktioniert jetzt ganz anders. Da sind wir auch schon mit dem DFB im stetigen Austausch. Andererseits, man muss wirklich damit rechnen. Wir hoffen jetzt, dass die Mannschaft, die ja durchaus erfolgreich war, es ist alles jetzt sicherlich unter dem Eindruck des 0-6 zu sehen, und vielleicht weil auch ein paar Identifikationsmöglichkeiten in den letzten Jahren ein Stück weit verloren gegangen sind. Da muss man dran arbeiten. Das kann man aber nicht durch Schalter umlegen machen. Das ist oft eine Überzeugungsarbeit, die sich über Jahre streckt. Und wir haben ja auch die Geduld, wir müssen die mitbringen. Wir wissen, dass das irgendwie auch ein Prozess ist. Wir haben ja auch nicht bei Volkswagen in den letzten Jahren nahezu parallel, haben wir ja auch nicht nur rosige Zeiten erlebt. Und da muss man jetzt zusammenstehen und versuchen, das gemeinschaftlich neu zu denken, umzusetzen und dann auch nach vorne zu schauen. Alles andere bringt nichts. Aber wir sind da mit dem DFB schon auch im guten Austausch. In eurem Engagement ausdrücklich mit drin auch Förderung im Bereich Frauenfußball, im Bereich Amateurfußball, Fußball, das sind wir alle, ist, glaube ich, soweit da der Slogan. Warum ist das Volkswagen so wichtig, das auch so zu machen oder das zu berücksichtigen? Ja, das steckt ja schon in unserem Namen. Wir sind Volkswagen. Das heißt, wir sind ein Unternehmen, das Autos baut, die Relevanz haben für alle Teile der Gesellschaft entsprechen. Wir wollen niemanden ausklammern, und so sehen wir auch unser Fußballengagement. Wir haben ganz, ganz bewusst auch mit Blick auf den Vorgänger davon abgesetzt, nur die Nationalmannschaft zu initiieren oder zu heroisieren, sondern wir sehen den Fußball wirklich in seiner kompletten Breite, in seiner kompletten gesellschaftlichen Breite. Dazu zählen die Frauenmannschaften genauso wie die Nachwuchsmannschaften. Dazu zählen aber auch andere Ausformungen des Fußballs. Fußball als kulturelles Phänomen. Fußball auch Inklusionssport. Es gibt viele Themen, ich habe vorhin genannt Vielfalt. Wir versuchen den Fußball natürlich, der auch sehr, sehr offen ist, sehr weltoffen ist und auch, wo wo Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Religion etc. versuchen, auf dem Platz für ein Ziel einzustehen. Das passt natürlich auch alles zu Volkswagen. So sehen wir uns als Unternehmen. So, auch wenn wir da auch noch einige Wegstrecken zurückzulegen haben, so sehen wir den Fußball insgesamt. Das passt eben ganz gut zusammen. Wenn wir uns jetzt nur auf die Nationalmannschaft stürzen würden, das wäre, glaube ich, wenig glaubwürdig. Auch würde auch nicht zu uns passen als Volkswagen. Gibt es Projekte, die du vielleicht schon mal so skizzieren kannst in die Richtung Zukunft? Also wo seid ihr im Sachen Fußball jetzt auch noch engagiert im Sinne von, das ist so jetzt das nächste Ding, was bei Volkswagen kommen wird, wenn du da was sagen kannst? Wir haben natürlich jetzt in diesem Jahr die Europameisterschaft vor der Tür stehen. Da haben wir letztes Jahr mit vollem Elan darauf hingearbeitet, mit großem Enthusiasmus haben die Kolleginnen und Kollegen dran gesessen und wirklich tolle Ideen versucht umzusetzen oder begonnen umzusetzen. Und dann wurde uns der Stöpsel gezogen durch Corona und die Absage der Euro. Das Ganze haben wir jetzt für dieses Jahr vor. Das wird ein Riesenprojekt. Wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie es ausgeht, beziehungsweise wie es umgesetzt wird. Wir wissen noch nicht, ob Zuschauer und wenn ja, wie viele in die Stadien kommen dürfen und wie das in den unterschiedlichen Ländern sich verhält. Schon eine spannende Geschichte. Wir müssen da wirklich mehrgleisig fahren und hätten uns wirklich alle auf Trab, kann ich schon sagen. Das ist das größte Projekt und wir haben natürlich auch gerade in diesem Jahr noch viel mehr E-Fahrzeuge zu präsentieren. Insofern das ist bestimmt eine schöne, spannende Geschichte, die wirklich uns bis in den Herbst hinein mit den üblichen Nachbetrachtungen einbindet. Und dann kann man natürlich ein Stück weit hinausschauen auf das Jahr 2024. Dann findet eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Da sind wir zwar nicht oder bis jetzt nicht Partner der UEFA. Wie das da weitergeht, steht noch ein wenig in den Sternen. Aber wir werden auf jeden Fall an der Seite des DFB sein und da haben wir uns gemeinschaftlich das Projekt Green Mobility auf die Fahnen geschrieben und wollen da wirklich sehen, wie wir möglichst grün mit Blick auf E-Mobilität, mit Blick auf Fanbewegung, auf Verkehrsströme halt die Europameisterschaft gestalten können. Auch das ist nicht leicht, auch das wird nicht nur zwischen Volkswagen und dem DFB ausgetragen, aber es ist ein spannendes Projekt, was sicherlich zukunftsweisend sein wird für Großveranstaltungen, sportliche Großveranstaltungen dieser Art. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Letzte Frage geht natürlich nochmal zum Bereich VfL Wolfsburg und Volkswagen, weil das auch mal so zu diesen in Anführungsstrichen Vorurteilen gehört, die dann dieser Geschichte so ein bisschen entgegenschlagen. Nämlich Volkswagen geht einmal rüber und sagt, wo es lang geht. Wie ist da tatsächlich die Einflussnahme von Volkswagen auf den VfL, so im Alltagsgeschäft, sagen wir es mal so? Ja, das ist ja Quark. Das wird ja auch den handelnden Personen beim VfL nicht gerecht werden. Die haben schon, sind schon sehr eigenständige Personen, die unter den Vorgaben, die es natürlich gibt, entsprechend, das sind vor allen Dingen budgetäre Vorgaben halt, entsprechend arbeiten. Dort, sich im Austausch, im ständigen Austausch mit dem Aufsichtsrat, im Präsidium befinden, entsprechend. Aber das ist alles in allem eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das wird nicht, da geht nicht jemand rüber und sagt, du holst den, du machst das oder das sind die Ticketpreise. So funktioniert das nicht. Wird diskutiert, da werden Budgets freigegeben und in denen können sich natürlich die Vorstände bzw. Geschäftsführer beim VfL entsprechend bewegen. Also das war, weiß ich, ob das früher mal so war, aber inzwischen ist das auch eine Partnerschaft oft auf Augenhöhe geworden, die wie man jetzt im Augenblick auch sieht, gedeihlich funktioniert, auch wenn wir noch nicht ganz wissen, wie die Saison ausgehen wird. Sehr schön, haben wir das auch schon mal geklärt. Und geklärt habe ich das mit dem Leiter Corporate Responsibility bei Volkswagen, wozu auch die Sportkommunikation gehört. Außerdem war er jahrelang auch Kommunikationschef beim VfL Wolfsburg. Und ja, danke dir für das Gespräch, Gerd Voss. Ja, prima Lenny, vielen Dank und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch, dass du zweimal Corporate Responsibility unfallfrei ausgesprochen hast. Das macht nicht jeder. Siehst du, danke. Das, also aus deinem Mund bedeutet mir das viel. wünsche dir noch einen schönen Tag, gute Zeit, bleib gesund. Den Rest klären wir demnächst mal beim netten Bier. So machen wir das auf alle Fälle, Gerd. Danke dir. Mach's gut, bis denn. Tschüss. Kurzpassspiel. Ja, kurz nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg hat ja Borussen-Trainer Marco Rose nochmal für Schlagzeilen gesorgt mit seiner Veröffentlichung des Abgangs zu Borussia Dortmund. wusste zum Teil selber nicht mehr, wo er sich gerade befindet. Gab es da noch so einen freudschen Versprecher auf der PK, wo dann er dann sozusagen sich schon zum Borussia Dortmund Coach ausgerufen hat, dass er mit den Gedanken schon ein bisschen nicht mehr ganz in Gladbach ist. Das ist mal ganz putzig dann letztendlich zu sehen, zeigt, dass dann auch die Trainer auch nur Menschen sind in dem Zusammenhang. Aber die Frage, die sich natürlich jetzt auch bestellt ist, wie geht's da weit? Ganz interessant ist das, wenn man das bei Google eingibt und da einfach mal nach BVB googelt, da bekommt man nämlich als häufigste Antwort erstmal die Abgänge von Borussia Mönchengladbach. Da war ja auch noch Champions League und ja, aufgrund von Corona brauchte man einen Spielort für RB Leipzig gegen Liverpool und das fiel ausgerechnet ja nach Budapest oder auf Budapest die Wahl. Ist natürlich auch Wahnsinn, dass da einmal ja die ganze Fußballbranche von A nach B zieht, um da überhaupt Fußball spielen zu können. Sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Hat sich wahrscheinlich auch Max Kruse gedacht, denn von Bullen in Budapest bekommt er ja höchstens wahrscheinlich mal was bei irgendwelchen Pokerturnieren mit. Aufregung in der Premier League um Pierre-Emerick Aubameyang, Ex-Dortmunder, jetzt in Arsenal-Diensten, hat sich offenbar ein neues Tattoo stechen lassen. Hat das dann schön online präsentiert, offensichtlich, ja, das ist aufgefallen. Und das ist natürlich ein gravierender Verstoß gegen die Corona-Richtlinien, die es natürlich auch in Großbritannien gibt. Also da droht jetzt auch Ärger. Und ja, Aubameyang ist auch sehr einsichtig und ist sich seiner Schuld auch bewusst und überlegt, ja, beim Tattoo vom 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich wie immer mit einem Experten oder in diesem Fall mit einer Expertin für den kommenden Gegner, was ja dann am Freitag schon Arminia Bielefeld ist. Und da begrüße ich ganz recht herzlich Eva Lotta Bohle. Sie ist Podcasterin und ja Expertin für Arminia Bielefeld hier im Wölferadio. Grüß dich. Hallo, erneut vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, so, hast letztes Mal Eindruck hinterlassen. Insofern gab es dann keinen Grund, dich nicht nochmal einzuladen. Insofern machen wir dann jetzt hier auch mal die nächste Runde. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr gut geschlafen nach dem Spiel am Montag, gehe ich mal von aus. 3-3 bei den Bayern hast du sicherlich nicht mitgerechnet, oder? Nee, also hätte man mir vorher jemand gesagt, also in dem Spiel fallen 6 Tore, ich hätte so eine Ahnung gehabt, in welche Richtung das tendiert. 6-0 Bielefeld. Genau, nein, aber so tatsächlich nicht. Und man muss ja auch wirklich sagen, das ist, glaube ich, auch für unbeteiligte Zuschauer in dem Sinne ein echt interessantes und gut ansehnliches Fußballspiel war, was, ohne jetzt meiner eigenen Mannschaft da zu nahe treten zu wollen, aber doch ein bisschen überraschend ist in dieser Saison. Ja, also ich hätte ja jetzt gesagt, ein guter Zweitligist ist halt nun mal an einem Montagsspiel besser als der Erstligist. Aber daran lag es wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht war es der Schnee, nein. Also man muss, glaube ich, schon sagen, dass die Mannschaft extrem gut eingestellt war. Und auch in Bielefeld hieß es von Anfang an, also der Schnee wird nicht als Ausrede geben. In Bielefeld hat es ja auch so geschneit, dass das Spiel gegen Bremen abgesagt werden musste. Also ich hätte an der Stelle gar nicht mal so von Zeitvorteil geredet, weil Bielefeld ja auch aus diesen 8 Gegentoren in 2 Spielen kam. Und dann direkt als nächsten Gegner Bayern vor der Brust zu haben, ist nicht unbedingt einfacher. Von daher war es, glaube ich, für beide Mannschaften schwierig vorherzusehen, wie die Mannschaften spielen werden oder beziehungsweise der Gegner spielen wird. Und ich glaube, dass Bielefeld das in der ersten Halbzeit tatsächlich auch auf dem Schnee, ich meine, Bielefeld kombiniert sich ja auch viel hinten raus oder versucht es zumindest. Und die waren dann natürlich auch ein bisschen eingegrenzt in ihrer Spielweise. Und dafür haben sie es meiner Meinung nach gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Was absolut beeindruckend ist, ihr seid in dem Spiel 11 Kilometer mehr gelaufen als Bayern. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja quasi wie, wenn man jetzt einen Mittelfeldspieler ansetzt, also eine Laufleistung, so ein Maximilian Arnold bei uns, der läuft auch immer so 11 Kilometer im Schnitt. Das heißt, ihr habt ja mit einem Mann mehr gespielt, was die läuferische Leistung angeht. Ja, und das Interessante ist da, dass eigentlich unser Dauerbrenner Marcel Hartl tatsächlich das erste Mal keine Minute auf dem Spielfeld war in diesem Spiel. Der ist ja eigentlich immer gesetzt, aber Neuhaus hat, glaube ich, auf die eine etwas robustere Sechserposition mit Pritel und Kunze da gesetzt und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber auch die laufen relativ viel und Neuzugang Michel Flapp, der sich auch direkt mit einem Tor und einem Assist in die Geschichtsbücher hat einschreiben lassen bei Bielefeld, ist da auch ganz gut in der Laufleistung. Also vielleicht da, klar, man muss da auch viel gegen anrennen, aber ich glaube, man hat gesehen, der Wille war auch auf jeden Fall da mit 125 Kilometern. Ja, Michel Vlapp mit 9,45 Kilometern nur, möchte man sagen, aber der ist aufgefallen wegen der ganz anderen Geschichte. Der hat nämlich nur 10% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also der war quasi gar nicht auf dem Platz, aber wenn er trotzdem Tor und Assist macht, ist wahrscheinlich egal. Ja, könnte man so sagen. Die Zweikämpfe haben dann andere gewonnen, könnte man ja. Ja, so sieht es, glaube ich, aus. Wenn man 3 Tore macht in München, ärgert man sich dann, dass es dann nun unentschieden wird? Oder sagt man sich, ach, Bonuspunkt, nehmen wir gerne mit? Ja, ganz schwierige Frage, weil man sich oder viele Bielefeld-Fans sich das, glaube ich, auch nach dem Spiel gefragt haben. Das, also erstmal 3 Tore gegen München in München ist schon mal eine große Nummer. Ich glaube, sie haben davor in ihren Ligaspielen maximal 1 Gegentor in den letzten 5, wenn ich richtig liege, und in dieser Club-WM auch kein Gegentor kassiert. Das heißt, gerade Bielefeld, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie sonderlich viele Tore schießen, also davor vom Spieltag ja mit Schalke zusammen die schlechteste Offensive der Liga, war da schon auf jeden Fall mal ein Punkt. So die Grundstimmung nach dem Spiel war, man hätte das gewinnen können und alleine deshalb muss man eigentlich zufrieden mit dem Punkt sein, weil es immer noch Bayern München ist. Also es hätte auch noch anders ausgehen können, in beide Richtungen tatsächlich. Bielefeld hat ja noch das Abseitstor geschossen nach dem 4-3, aber auch München hatte da einige Chancen und ich glaube daher leistungsgerecht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, weil auch einfach in der zweiten Halbzeit Bayern gezeigt hat, vielleicht, warum sie die beste Mannschaft der Welt sind momentan. Letztendlich weiß man aber auch gar nicht, wofür der Punkt gut ist, denn, und ihr habt ja noch ein Spiel weniger durch das ausgefallene Match gegen Bremen, seid ihr jetzt ja am 15. Platz punktgleich dran und habt Augsburg und Köln auch noch in Schlagweite. Und wenn man Hoffenheim und Bremen noch mit dazu zählen würde, so quasi was das den unteren Bereich der Tabelle angeht, da kann dieser Punkt ja nochmal Gold wert sein. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da standen die Zeichen ja schon relativ deutlich Richtung Abstieg. Jetzt ist ja, ich sag, ist die Hoffnung zurückgekehrt? War die immer da in Bielefeld, dass das tatsächlich was wird mit dem Klassenerhalt? Ja, also ich glaube, gerade als es dann nach dem Gladbach-Spiel mal diese 0-zu-0-Serie gab, hatte man schon so das Gefühl, okay, die Defensive hat sich endlich stabilisiert. Man hat auf jeden Fall auch offensiv so ein paar Wege gefunden, auch mit dem 3-0 dann gegen Stuttgart. Ich glaube, Hoffnung ist ganz schwierig hier, weil man eben auch sieht, dass vor allem Mainz da punktet. Und ich glaube, daher war dieser Punkt so wichtig, weil sonst hätte man eben nur 3 Punkte Vorsprung gehabt, bevor man jetzt in diesen Spieltag reingeht. Und es ist schon immer besser, wenn man weiß, gut, egal was wir machen, im Zweifel bleiben wir erstmal auf dem Platz stehen. Natürlich darf man sich darauf nicht ausruhen. Aber ich glaube, wenn es einen Punktgewinn gibt, mit der die Konkurrenz auch nicht gerechnet hat, ist es eben dieser. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig für diese schwierige Zeit, die ja doch jetzt ansteht. Wolfsburg, Dortmund, Union, das Nachholspiel gegen Bremen. Das ist nicht so eben gemacht, glaube ich. Ne? Genau, dann kommen auch noch Leipzig und Co. Das heißt, das wird schon eine echt schwierige Zeit. Und da man eben letztes Jahr aus dieser Zeit genau 0 Punkte mitgenommen hat und die Spiele alle verloren hat, ist es schon mal ein richtig, richtig gutes Zeichen auch an die Mannschaft, weil eben auch von den Führungspersonen um Arabi und Rijek es immer wieder hieß, aber auch um Neuhaus, wir müssen auch gegen die Übermannschaften, sage ich jetzt mal, einen Punkt holen. Also wir müssen auch mal einen Überraschungspunkt holen, sonst wird uns das nichts bringen. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und daher ist es ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punktgewinn. Ja, grandios geradezu, möchte ich sagen, weil du sagst, guckst ein bisschen auf Mainz im Rückspiegel mit Schalke, dass die nochmal aufkommen mit 9 Punkten Rückstand auf euch plus Nachholspiel bei euch, da rechnest du nicht mehr mit. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wenn man sich tatsächlich das letzte Spiel mal von Schalke jetzt gegen Union anguckt, meiner Meinung nach war das mit eins der schlechtesten Saisonspiele der Berliner. Und dann muss ich da als Schalke 3 Punkte holen, weil es wird nicht mehr viele Gegner in dieser Saison geben, die so einen schlechten Tag erwischen. Und man hat es ja in einigen anderen Spielen auch gesehen, dass dass es mal Gegner gibt, die einen schlechten Tag erwischen und dann trotzdem irgendwie gegen Schalke punkten. Und dann muss es, muss Schalke das auch andersrum schaffen. Und das war irgendwie so eins der Spiele für mich, wo ich irgendwie gesehen habe, gut, wenn sie es halt da nicht schaffen, weiß ich nicht, wo sie noch waren, also außer vielleicht mal einen Punkt oder drei Punkte, meinetwegen auch gegen Bielefeld oder Mainz, wird es extrem schwierig, da erstmal an Mainz Anschluss zu finden und dann natürlich auch an Bielefeld. Das heißt, Glaube auch auf den direkten Klassenerhalt bei dir absolut vorhanden, höre ich so raus. Weil du so ein, zieh dir das jetzt mal aus der Nase, sagen wir es mal so. Also der richtig große Euphorie-Optimismus, der ist jetzt nicht da. Ja. Das Problem als Bielefelder hindert man gewisse Vorurteile gegenüber der Relegation. Es ist gerne mal so der entweder alles oder gar nichts. Gerade Relegation nach unten freuen sich die Bielefelder und Bielefelderinnen nicht so besonders drüber, wenn sie das Wort hören. Aber ich meine, im Endeffekt muss man ja wirklich nochmal sagen, dass das ein unfassbarer Erfolg wäre. Also ich meine, Bielefeld wird super häufig mit Paderborn verglichen. Und also ich glaube, Paderborn hätte sich gefreut letzte Saison, wenn man darüber hätte diskutieren können, ob es denn jetzt Relegation oder direkter Klassenerhalt ist. Es wird auf jeden Fall noch ein super schwieriger Weg. Daher finde ich es ganz schwierig, Prognosen zu nehmen, weil mich es auch immer noch wundert, dass Hertha da so tief unten drin steht und irgendwie die Punkte nicht sammelt. Und ja, deshalb muss man das tatsächlich jetzt auch so schnell wie möglich nutzen und die Punkte so schnell wie möglich holen, dass vielleicht nicht alles am letzten Spieltag von drei anderen Vereinen abhängt. Erstmal spielen wir am Freitag oder spielt ihr gegen den VfL Wolfsburg. Können wir überhaupt spielen bei euch da auf dem Acker oder sollen wir noch mal ein paar Greenkeeper mitbringen, dass wir da auflaufen können? Oder ist alles geräumt? Ich glaube, geräumt ist alles. Also hier in Bielefeld haut gerade alles freundlich an. Theoretisch soll es am Wochenende, gut, ist vielleicht ein bisschen spät, aber zur nächsten Woche hin auch schon wieder 18 Grad werden. Also werden wir mal sehen. Ja, es wird natürlich trotzdem kein guter Rasen. Also der war gerade gepflegt worden vor dem Bremen-Spiel. Kommt euch das entgegen? Jetzt frage ich mal ganz ehrlich. Also uns kommt es, glaube ich, nicht entgegen. Ja gut, also ich meine, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, Bielefeld möchte ja eigentlich auch ganz gerne von hinten raus spielen. Und wenn da halt jeder Ball irgendwie in der Kuhle liegen bleibt, hilft das natürlich eventuell auch mal dem Gegner. Aber wofür der Rasen natürlich nicht gerade hilft, ist schnelles Umschaltspiel. Und das hat Wolfsburg natürlich auch auf jeden Fall drauf. Im Zweifel hilft es vielleicht ein bisschen mehr Bielefeld. Aber ich muss sagen, ich halte generell nicht so viel von der Rasen war schuld Ausreden, weil halt immer noch beide Vereine. Genau, müssen beide drauf spielen. Hinspiel 2-1, Sieg für den VfL. Das war ja bis, ich sag mal, eine Viertelstunde vor Schluss eine relativ souveräne Angelegenheit vom VfL. Und dann hättet ihr fast noch einen Punkt geholt. Also das war, hatte Comeback-Qualitäten, sagen wir es mal so. Und am Ende konnten wir noch froh sein letztendlich. Hat sich da bei euch in der Truppe auch noch was verändert, also jetzt auch vom Spielerischen her, von der Anlage her, dass ihr sagst, also dass man so ein Spiel dann vielleicht auch dann mal mit dem Unentschieden oder vielleicht sogar noch mal mit dem Sieg oder das Spiel sogar drehen kann, dann auch sich dann auch belohnt? Ich glaube, ein großes Problem, was Bielefeld hat, ist Rückstände. Bielefeld hat, glaube ich, noch keinen einzigen Punkt nach Rückstand in dieser Saison geholt und daher finde ich schwierig zu sagen, dass sich dahingehend was getan hat. Was sich aber auf jeden Fall getan hat, ist Sicherheit von hinten raus. Das auf jeden Fall. Also, dass doch wieder geguckt wird, an der einen oder anderen Stelle doch den langen Ball zu suchen. Wolfsburg war das ja tatsächlich auch, wo Ortega, glaube ich, Arne Meyer anspielt und da der schon von ein oder zwei Wolfsburgern, glaube ich, sogar bedrängt ist und dann halt das Tor, da bis 2-0 resultiert. Das Ähnliches passierte dann auch nochmal gegen Leipzig. Also ich glaube generell schon, dass da die Mannschaft gelernt hat, dass sowas halt nicht nochmal passiert. Ja, aber gut, auf der anderen Seite ist es halt, also man hat es jetzt auch zum Beispiel im Köln-Spiel gesehen, so ein bisschen Comeback-Qualitäten fehlen da schon dann nochmal einen draufzusetzen am Ende, weil vielleicht auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt. Vielleicht ist das was tatsächlich jetzt im Endeffekt bei diesem Bayern-Spiel dann nochmal rausgesprungen ist. Jetzt kommt mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die in den letzten 5 Spielen kein Tor kassiert hat. Ihr seid eine Truppe, die ganz, ganz wenig Tore erzielt. ich würde sagen, da steht die nächste Null, oder wie siehst du das? Ja, schwierig. Gut, Ähnliches hat man eben auch schon vom Bayern-Spiel gesagt. Natürlich wird das nicht einfach und man kann das Spiel nicht 1:1 kopieren. Das ist mir durchaus bewusst, gerade weil Bielefeld jetzt auch mit Montags- und Freitagsspielen sich gerade das Beste losgezogen hat in diesem Sinne. Ich glaube, wenn Bielefeld sich da schlau anstellt, also wirklich das, was man aus diesem Bayern-Spiel ziehen kann und nicht so wie schon mal in der Saison, man hat es zum Beispiel auch gegen Leipzig gesehen, war auch ein Spiel, wo alle am Ende meinten, ja, also da hätte man ja einen Punkt rausziehen können, man hat halt keinen Punkt geholt und danach das anschließende Spiel war ganz, ganz furchtbar. Also, dass man da tatsächlich jetzt mal ansetzt, aber natürlich ist es so, dass Wolfsburg unfassbar kompakt hinten steht, das mussten wir auch schon im Hinspiel sehen, also gerade Lacroix und Brooks, wenn ich mich richtig erinnere, sind da ja richtige Säulen da in der Verteidigung. Die sind richtig gut im Moment, ja. ich glaube nicht nur im Moment, ich glaube, das zieht sich tatsächlich schon durch die ganze Saison. Das wird auf jeden Fall super schwierig. Also ich glaube, ein 3-3 werden wir in diesem Spiel nicht sehen. Einfach mal eine steile These von mir an der Stelle. Ich kann ja auch nicht so viel Hoffnung machen, weil Bayern München hat 10 Tore mehr kassiert als der VfL Wolfsburg in dieser Saison. Also das ist jetzt durchaus schon mal ein Qualitätsunterschied, zumindest was die Abwehr angeht, sagen wir es mal so. Nur Leipzig hat mit 18 Treffern noch ein Tor weniger kassiert als wir. Insofern müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Womit rechnest du denn dann letztendlich? Mit einem, weil du jetzt mal tippen sollst zum Abschluss nochmal. Mit einem 0-0? Nee, ich glaube tatsächlich, torlos wird es trotzdem nicht ausgehen. Also ich glaube einfach, dass es das Bielefeld da jetzt einfach mal das Selbstbewusstsein mitnimmt. Und ich werde bestimmt wieder furchtbar ausgelacht deshalb. Aber ich gehe einfach mal auf ein 1-1. Sagt Eva-Lotta Bohle, meine Expertin hier im Wölferadio für Arminia Bielefeld. Und mit ihr habe ich gesprochen über das kommende Spiel am Freitag. Der VfL Wolfsburg zu Gast auf der Alm. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, wie immer, vielen Dank für die Einladung. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Hey, hast du Biathlon geguckt? Nee, ey, wenn ich gucken will, wie jemand daneben schießt, dann gucke ich mir Eintracht Braunschweig an. Fan-Infos. Wer als VfL Wolfsburg-Fan, ja, ich sag mal, im Wölfe-Club-Mitglied ist, ab 55 Jahren, da, also für den Wölfe-Club 55 plus, da gibt es jetzt ein neues Programm, kann man sich mal ein bisschen umtun auf der Homepage vom VfL. Ganz, ganz viele Veranstaltungen aufgrund von Corona natürlich auch online, aber was da geboten wird und so, da kann man gerne mal reinschauen. Wie gesagt, Wölfe-Club 55 plus Programm, da mal gerne nachschauen auf der Homepage oder auch in der App des VfL, was da so angeboten wird. Schöne Aktion auch von den Supporters. Die haben sich nämlich eingesetzt für obdachlose Menschen in Wolfsburg. Jetzt gerade auch wichtig bei den tiefen Temperaturen. Und auch wenn es jetzt ein bisschen wärmer geworden ist, heißt das ja nicht, dass das besonders angenehm ist, draußen zu übernachten. Und da haben die Supporters gedacht, da wollen wir weiter helfen in dieser ganzen Angelegenheit. Tagestreff Carpe Diem ist da die Anlaufstelle. Und da hat man dann ja der Einrichtung erstmal einen Scheck überreicht, nämlich von 500 Euro Soforthilfe. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und wer es auch mal dem gleich tun möchte und ein bisschen was ja, spenden möchte oder auch Fragen hat, kann man sich dann für die entsprechenden Informationen bei info@supporters-wolfsburg.de ja, sag ich mal, eine Mail hinschicken, kann man da hinschicken und dann bekommt man die Informationen und die Bankverbindung, die kann man aber auch online unter anderem bei Facebook bei den Supporters nachschauen. Am Freitag wird natürlich auch das Wölferadio mit Wölferadio Arena Live wieder auf Sendung gehen zum Spiel bei Arminia Bielefeld, unser VfL auf der Alm. Das werden Tim Schulze und ich euch dann wieder näher bringen, gesendet natürlich wieder aus dem Fansaal des VfL Wolfsburg. Wie gesagt, Auswärtsfahrten in dem Sinne sind ja für uns leider auch nicht möglich. Aber wir werden euch natürlich alles emotional rüberbringen, was geht bei dieser Partie und hoffentlich natürlich dann auch wieder mit einem Sieg. Ich hoffe, wir haben es ja gehört, da wird gespielt, da kann gespielt werden. Wir haben es ja gerade gehört bei Eva-Lotta Bohle. Aber es soll eigentlich ganz gut aussehen mit den Platzverhältnissen im Rahmen der Möglichkeiten. Also Spiel wird sehr wahrscheinlich stattfinden und Wölferadio Arena Live ist dann auch entsprechend mit am Start. Wie immer wölferadio.de oder über die VfL Wolfsburg App. Der VfL Podcast. Ja, durch wir sind mit der Ausgabe Wölfe Radio für diese Woche. So würde es wahrscheinlich Yoda sagen. Insofern hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat und dass ihr hier Weisheit und den Weg zur Macht erlangen konntet. Und wenn nicht, einfach nur euch gut unterhalten gefühlt habt und gut informiert. Ist ja auch immer wichtig. Wie gesagt, immer die Möglichkeit, schreibt mir, wenn ihr was loswerden möchtet zum Wölfe Radio, zum VfL Wolfsburg im Allgemeinen. Aber auch wenn ihr hier gerne zu Gast sein möchtet, immer wieder auch die Aufforderung lenny@lennynero.de oder über die sozialen Netzwerke oder im Wolfsblog. Irgendwie kriegt er mich schon. Da kriegen wir dann auch sicherlich einen Termin hin, dann für ein gemeinsames Gespräch hier on air. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund bleibt und dass wir den Trend weiter so festigen können in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Freuen wir uns jedenfalls drauf, dass der VfL wieder so gut unterwegs ist. Und dann sage ich am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL.